jetzt kommt die ganz alte Hippie-Nummer. Die ist gewidmet den Herrschaften, die sich angesprochen fühlen. Ob schon enttarnt oder nicht, das ist für euch gerappt. Jetzt ist es raus, du bist erkannt, du bist ein Informant. Der V-Mann als Top-Quelle galt, doch jetzt bist du verbrannt. Siehst du morgens in den Spiegel, was kannst du da sehen? Musst du abends auf der Straße dich ständig umdrehen? Fühlst du dich sicher? Ich sag dir nein, du wirst niemals sicher sein. Verräter, Verräter! Du wirst nicht mal sicher sein. Du denkst, ich schütz dein Vater stark. Vielleicht jetzt, dann machst du es später. Denn sie lieben den Verrat, aber nicht den Verräter. Du hockst in deinem Rattenloch im Zeugenschutzprogramm. Ich sag dir nein, du wirst niemals sicher sein. Verräter, Verräter, du wirst niemals sicher sein. Was du nach Schweiß gebadet auf, waren wir gerade.